In the book of Acts, we see the church being born. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die Gemeinde geboren wird. It's no coincidence that we are in this book now. Und das ist kein Zufall, dass wir gerade jetzt dieses Buch studieren. They prayed. Denn sie haben gebetet damals. God prepared them for this moment. Und Gott hat sie auf diesen Augenblick vorbereitet. These people went through the most difficult time imaginable. Diese Leute sind durch die schwierigste Zeit gegangen, die man sich nur vorstellen Their kann. Leader, denn ihr Leiter, who they put all their hope in den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt set up hatten, a kingdom, der ein Königreich aufrichten sollte, wurde weggerissen von ihnen and was nailed to a cross und wurde an ein Kreuz genagelt and butchered und wirklich richtig hingeschlachtet. Und ihre Hoffnung ist zerbrochen. Everything that they had dreamed of just went right down the toilet. Alles, wovon sie geträumt hatten, ging einfach den Bach hinunter. And then he rose from the dead. Und dann ist er von den Toten auferstanden. And even when they saw him, they didn't even believe it was him. Und selbst als sie ihn sahen, haben sie nicht geglaubt, dass er es ist. He had to say, "Touch me." Und er musste sagen, berührt mich. Ich bin's. Give me something to eat. I'll eat it in front of you. Gebt mir etwas zum Essen. Ich werde es vor euch aufessen. And then he ascended into heaven. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. And he said, "Wait." Und er hat gesagt, wartet. For what the Father promised. Er wartet auf das, was der Vater versprochen hat. The Holy Spirit would come down. Der Heilige Geist wird kommen. As he prophesied in John 7. So wie er in Johannes 7 prophezeit hat. He said, "He that believes in me." Er hat gesagt, er, der an mich glaubt. From within him. Aus ihm will flow rivers of living water. Werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. And the next verse says, and he spoke of the Holy Spirit, which was to be given. Und im nächsten Vers steht, er sprach vom Heiligen Geist, der gegeben werden sollte. To those who would believe. Denen, die glauben würden. But the Holy Spirit was not yet given, because the Lord was not yet glorified. Aber der Heilige Geist wurde noch nicht gegeben, weil der Herr noch nicht verherrlicht worden war. And in Acts chapter 1, he ascends to heaven. Und in Apostelgeschichte 1 fährt er in den Himmel auf. And they are waiting in prayer. Und sie warten jetzt im Gebet. And this is what I will be doing. Und das ist auch das, was ich tun werde. Ich werde warten und Fürbitte halten. Für diese Gemeinde, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde. Dass wir die Gemeinde würden, die Gott vorhat. In the fullest sense. Im vollsten Sinne. Now we're going to read verses here that speak about people in our church. Wir werden hier Verse lesen über Leute, wie sie auch in unserer Gemeinde sind. Junge Männer werden Visionen haben. Old men will dream dreams. Und alte Männer werden Träume haben. I don't dream dreams yet, ich habe noch keine which Träume. Is a good indication. Was ein gutes Zeichen I'm ist. Still a young man in God's eyes. Ich bin immer noch ein junger Mann in Gottes I start Augen. Dreaming dreams, I'm gonna be scared. Aber wenn ich anfange zu träumen, dann bekomme ich es mit Angst. But I have visions. Aber ich habe Visionen. I've had them ever since I got saved. Ich habe sie seitdem ich gerettet wurde. I'd be digging holes on the Baustelle. Ich habe da so Löcher ausgehoben auf der and Baustelle. I would see pictures in my mind. Und ich habe so Bilder in meinem Gedanken I would see gesehen. A group of Russians. Eine Gruppe von Russen zum Beispiel. I would see a group of people in a house overseas. Eine Gruppe von Menschen in einem Haus irgendwo übersee. Would continue. Suddenly, I was in Russia. Und als ich so weiter nachdachte, war ich plötzlich in Russland. And I saw this. Und ich habe mir gesagt, das habe ich gesehen. In my heart, I saw this. In meinem Herzen habe ich das and gesehen. And here it is, 300 young Russians. Und hier ist es jetzt, 300 junge Russen. And I am sharing the word of God to them. Und ich predige das Wort Gottes mit and ihnen. And lived for this moment. Und ich habe wirklich auf diesen Moment hingelebt. I saw this in my heart. Ich habe das schon gesehen in meinem Herzen. I see Austria in my heart. Ich sehe Österreich in meinem I Herzen. I see this outline of the country. Ich sehe diese Umrisse dieses Landes. And I see it from the northeast for some reason. Und aus irgendeinem Grund sah ich das aus dem Nordosten. It's just in my mind. Und in meinen Gedanken war das so. We have young teenagers and young people. Wir haben junge Teenager und junge Leute. They burn. Sie brennen. They're unbelievable. Die sind unglaublich. Young men will see visions. Junge Männer werden Old Träume men haben. Will dream dreams. Und alte Männer werden träumen. We'll get into this. Your sons and your daughters will prophesy. Deine Söhne und deine Töchter werden prophezeien. That means they will speak forth the will of God. Und das heißt, bedeutet, sie werden sprechen den Willen Gottes. They will say, God spoke to me. Sie werden sagen, Gott hat zu mir gesprochen. God has put something on my heart. Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt. And you see this happening. Und man sieht, wie das wahr wird. In so many people. Bei so vielen Menschen. And if it can happen in every single one of us. Und es kann auch in jedem einzelnen von uns passieren. We will affect history. Wir werden die Geschichte beeinflussen. Along with all the other ones. Zusammen mit all den Brothers anderen. And sisters who think the same way. Brüder und Schwestern, die gleich denken. Now, Acts chapter 2. Apostelgeschichte 2. This is Maybe one of the most important chapters in the Bible. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel. And one of the most exciting. Und auch eines der aufregendsten. And for me, und für mich, it's a new beginning. Ist es der Neuanfang. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Some think that was the temple, some think the upper room. Manche glauben, es war im Tempel, manche meinen, es war in diesem Obergemach. Keiner weiß genau. I don't think it was either one. Ich glaube, es waren keinen von diesen beiden Orten. I think if it was either one, they would have said it, but ich glaube, wenn es einer dieser Orte gewesen wäre, hätte man es erwähnt. They were just aber somewhere. Es wird nicht erwähnt. Sie waren einfach accessible irgendwo. To a lot of people. Und da konnten viele Leute Platz finden. And suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the house where they were sitting. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo they sie saw saßen. What seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. All of them were filled with the Holy Spirit. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. And began to speak in other languages. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. As the Spirit enabled them. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Father in heaven, bless these words to our hearts. Vater im Himmel, segne diese Worte in unserem Herzen. Testify to this chapter. Gib dein Zeugnis zu diesem Kapitel. Through your Spirit. Durch deinen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. Es wohnten aber in Jerusalem gottesfürchtige Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Well, the heaven as they knew it. Also den Himmel, wie sie ihn damals kannten. No American Indians there probably. Da waren also keine amerikanischen Indianer dort. But God-fearing Jews from the world that they knew. Aber gottesfürchtige Männer, Juden, aus der Welt, die ihnen bekannt and see war. The wisdom of God here. Und seht mal die Weisheit Gottes hier. The Lord gave the Jews feasts, der Herr hat den Juden Feste gegeben, they would celebrate. Die sie feiern sollten. And each feast actually represented something about Christ. Und jedes dieser Feste hatte eine Bedeutung auf Christus. The Passover, they would sacrifice lambs. Das Passafest, da wurden Lämmer geopfert. Jesus would come and he would die on the Passover. Und Jesus kam und starb an diesem Passafest. 50 days later, they celebrated the Feast of Pentecost. Und 50 Tage später war das Pfingstfest. And that was the harvest. Und das war das Fest der Ernte. 50 days of harvesting. 50 Tage lang wurde geerntet. And a celebrating of the giving of the law. Und es wurde gefeiert, auch dass das Gesetz gegeben wurde. But now it would be a celebration of the giving of the Holy Spirit. Aber jetzt wurde es umgeändert in eine Gabe des Heiligen Geistes. And on that very day when all these God-fearing people had assembled. Und an diesem Tag, wo all diese gottesfürchtigen Leute zusammengekommen waren. And this was in the springtime, so it was a very nice season to travel. Und das war im Frühling, also es war eine sehr schöne Zeit, um zu reisen. The place was mobbed with people. Und da war wirklich die Stadt voll mit Menschen. And this was the moment that God chose. Und das war der Moment, wo Gott gezeigt hat, to release the power of the Holy Spirit. Wo er sich ausgesucht hat, die Kraft des Heiligen Geistes zu schicken. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment. Als sie ein Geräusch hörten, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Because each one heard them speaking in their own language. Weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden utterly hörte. Utterly amazed, they asked, are not all these men who are speaking Galileans? Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Then how is it that each of us hears them in our own native language? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der Parthians, wir geboren sind? Medes, Elamites, Parther, Meder und Elamiter. Residents of Mesopotamia. Und die Bewohner von Mesopotamien. Judah, Kappadokia. Und von Judäa und Kappadokien. Pontus in Asia and Phrygia and Pamphylia. Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien. Even Egypt and the parts of Libya near Cyrene. Sogar Ägypten und die Gegend von Libyen gegen Kyrene hin. Cretans. Kreta. And Arabs. Und Araber. We hear them declaring the wonders of God in our own language. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und einer sagte zum anderen, "Was mag dies wohl sein?" Some, however, made fun of them and said, andere aber sagten spottend, "They have had too much wine." Sie sind voll süßen Weines. Then Peter stood up with the 11. Petrus aber stand auf mit den Elfen. Raised his voice and addressed the crowd. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Let me explain this to you. Dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Listen carefully to what I say. Hört mal genau her, was ich zu sagen habe. These men are not drunk. Diese Männer sind nicht betrunken. As you suppose. So wie ihr das glaubt. It is only the ninth hour. Denn es ist die dritte Stunde. In the morning. Und es ist noch in der Früh. No. This is what was spoken by the prophet Joel. Nein, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. And this speaks to us. Und das spricht zu uns. In the last days. God says, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht I Gott, will pour out my spirit on all people. Ich werde meinen Geist ausgießen auf your alles Fleisch. Sons and your daughters will prophesy. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen. Your young men will see visions. Und eure jungen Männer werden Gesichter your sehen. Old men will dream dreams. Und eure Ältesten werden Traumgesichter even on haben. My servants, both men and women. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde. I will pour out my spirit in those days. Werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. And they will prophesy. Und sie werden weissagen. We'll just stop right there today. Heute wollen wir hier enden. We got people like that in our midst. Wir haben Leute hier in unserer Mitte. I've been like that ever since I got saved. Ich bin so, seitdem ich gerettet wurde. Charles Spurgeon says that this tongue that came down on them. Charles Spurgeon sagt, diese Feuerzunge, die auf sie herabkam. He's like called the Prince of Preachers from the Church History. Also er wird der Prinz der Prediger genannt aus der Kirchengeschichte. Out of England. Aus England stammt er. I got his message on Acts chapter 2. Ich habe mir seine Predigt über Apostelgeschichte 2 rausgesucht. And he says this is a real tongue. Und er hat gesagt, das war eine echte Zunge. And it was a tongue on fire. Und es war eine Zunge, eine feurige Zunge. And it represented that God would inflame their mouths. Und es hat bedeutet, dass Gott ihren Mund entzünden würde. In 25 years the gospel would spread to the whole Roman Empire. In 25 Jahren nur würde das Evangelium ins ganze Römische Reich getragen werden. They would have churches in every major city in the empire and further. Und sie würden Gemeinden in jeder Hauptstadt im Römischen Reich haben und noch darüber hinaus. When I got saved, als ich gerettet wurde, couldn't shut me up. Konnte man mich nicht zum Schweigen bringen. There's no friend I have that will be able to say that Rob didn't say something to me. Es gibt keinen einzigen Freund, der mal sagen wird können, Rob hat mir nichts gesagt. There's no family member. Auch kein Familienmitglied. Kein Familienmitglied, das einmal vor dem Herrn stehen wird können und sagen, Rob hat nie etwas gesagt. My mouth burned like a fire. Mein Mund hat wirklich gebrannt wie mit Feuer. Autostopper. People at work. Leute in der Arbeit. But not during work. Aber nicht während der Arbeitszeit, at lunchtime. Sondern in der Mittagspause. With the wisdom of God. Mit der Weisheit Gottes. The wind came down. Ein Wind kam. And Spurgeon says that this wind was like a hurricane. Und Spurgeon sagt, dass dieser Wind wie ein Orkan war. Hurricane is deafening. Ein Orkan ist wirklich ohrenbetäubend. They say a hurricane is as loud as 100 trains going by you at the same time. Sie sagen, dass ein Hurricane so laut ist wie 100 Güterzüge, die auf einmal bei dir vorbeifahren. Could you imagine that? Deafening. Könnt ihr euch das vorstellen? Deafening. Man wird taub davon. And this sound came down from heaven. Und dieses Geräusch kam vom Himmel herab. And people heard it coming down. Und die Menschen haben es gehört, wie es herabkam. And it went to this place. Und es ging genau in diesen, zu diesem einen and Ort they all hin. Ran to the place. Und die sind alle zusammengelaufen to zu diesem, see what was happening. An diesen Ort, um zu sehen, was da passiert. And the Holy Spirit suddenly appeared as a fiery tongue over each one. Und der Heilige Geist ist auf einmal erschienen als feurige Zunge über jedem Einzelnen dort. And those tongues separated into two tongues. Und diese Zungen haben sich geteilt in zwei Zungen. It was one tongue over this woman. Es war eine Zunge über dieser Frau but da. Then the tongue divided into two and went over that guy. Aber dann hat sich diese Zunge geteilt und ist hinüber zu diesem Mann. And just kept splitting and separating und until everybody had a tongue. Immer wieder geteilt, bis jeder so eine Feuerzunge hatte. Now fire in the Old Testament. Feuer im Alten Testament. Let's say this, the wind of God. Oder besser gesagt, dass der Wind, der Sturm Gottes. Wind always spoke, or let's say this, wind was the best way that you could describe the Holy Spirit. Wind war im Alten Testament die beste Art und Weise, wie man den Heiligen Geist beschreiben konnte. It was invisible. Er ist unsichtbar. Heavenly. Kommt vom Himmel her. Mysterious. Mysteriös. Powerful. Geheimnisvoll und sehr mächtig. And can be very gentle. Und er kann aber auch sehr sanft sein. Fire also represents God, the presence of God. Feuer stellt auch die Gegenwart Gottes dar. The fiery pillar that led them. Diese Feuersäule, die sie geführt hat. That gave them light at night. Die ihnen Licht gab in der Nacht. The cloud that led them by day and the pillar of fire by night. Also diese Wolkensäule am Tag und diese Feuersäule in der Nacht. Isaiah said that when God comes to judge the earth. Und Jesaja schreibt, dass wenn Gott kommt, um die Welt zu richten. In Isaiah 66 verse 15. In Jesaja 66 Vers 15. That he would come with fire and a sword. Er schrieb, dass Gott kommt mit Feuer und mit einem Schwert. Now when John the Baptist spoke about the baptism of the Holy Spirit. Als Johannes der Täufer von der Taufe mit dem Heiligen Geist gesprochen hat. He said, I baptize you with water. Sagte er, ich taufe euch mit Wasser. For repentance. Zur Buße. But when the Christ comes. Aber wenn der Christus kommt. He will baptize you with the Holy Spirit. Dann wird er euch mit dem Heiligen Geist taufen. And with fire. Und mit Feuer. Now the Holy Spirit was speaking of Pentecost. Nun der Heilige Geist spricht vom Pfingsten. The fire was speaking of the second coming of Christ. Und das Feuer bedeutet die Wiederkunft Christi. But we are also baptized with fire. Aber wir sind auch mit Feuer getauft. I want you to take a look at this fire. Ich möchte, dass euch diese Flamme anschaut. There was no mistake. Und es gab da keinen Fehler. Something very similar to that. Etwas, das dem hier sehr ähnlich war oder ist, lebt in mir drinnen and lives inside of you. Und lebt auch in dir. It's a very, the best description of the Holy Spirit living in us. Es ist wirklich die beste Beschreibung für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. It's a fire. Es ist so ein Feuer. He lives in us. Each one of us have this. Er lebt in uns und jeder einzelne von uns hat when so I got etwas. Saved, und als ich gerettet wurde, I had this fire. Hatte ich dieses Feuer. I've had it 30 years now. Ich habe es jetzt seit 30 Jahren. Never gone out. Und sie ist nie ausgegangen. And sometimes it just turns into a torch. Manchmal verwandelt sich diese Flamme in eine Fackel. And it sits in my heart like this. Und sie sitzt so, ungefähr so in meinem Herzen. Until I need it. Bis zu dem Augenblick, wo ich sie brauche. And when I have something I can't do, und wenn es etwas gibt, was ich nicht tun kann, the wind of God blows on it and it becomes a furnace. Dann bläst der Wind Gottes darauf und es wird zu so einem feurigen Ofen. Now if you can just lift it a little bit near your head, wenn es etwas höher heben könnte, den so Kopf that everyone näher, can see it, damit es jeder sehen kann, that's a little bit what it looked like, a little bit like that, dann muss es ein bisschen so ausgesehen probably haben, a lot bigger. Wahrscheinlich aber viel größer. Now if we can just play, I have the sound of a hurricane. Und ich habe so einen Sound eines Orkans. Now put the candle down and as the hurricane sound diminishes, then lift the candle near your head. Und wenn der Hurricane Sound dann okay. Leiser wird, dann hebt einfach die Kerze auf Kopfhöhe. Around and this is what it looked like. Und sie haben sich umgesehen und so sah es damals aus. Like, what is this? Ich dachte, was ist das? Each of us have the Holy Spirit. Jeder von uns hat den Heiligen Geist. You have a fiery tongue on your head. Du hast so eine Feuerzunge auf deinem Kopf. So do you. Na, und du auch? No. Nein, yeah. Wirklich? What is this? Was ist das? You can blow them out. Ihr könnt sie unless ausblasen. You want to keep it. Es sei denn, ihr wollt sie behalten. Hebrews chapter 12 verse 29. Hebräer, I'm sorry. 12:29. Says that our God is a consuming fire. Da steht, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. God consumes us in two ways. Gott verzehrt uns auf zweifache Weise. He consumes us by his grace. Erstens durch seine Gnade, which enables us through his energy to overcome. Die uns befähigt, also seine Kraft befähigt uns zu überwinden. 2. Corinthians 12. 2. Korinther 12. Paul prayed, God take this thorn away. Da hat Paulus gebetet, Herr, nimm diesen Dorn weg. No. Nein. My grace is sufficient. Meine Gnade ist genug. Paul, there's a fire inside of you. Paulus, es gibt ein Feuer, das in dir brennt. You will overcome this. Und du wirst das überwinden. In my weakness, in your weakness, I am made strong. In deiner Schwachheit werde ich verherrlicht. The fire of God expresses itself as grace. Das Feuer Gottes drückt sich als Gnade aus. It enables us to do what we would never do. Und es befähigt uns, Dinge zu tun, die wir nie tun könnten. But before we can enter into that, aber bevor wir dorthin kommen, it is absolutely, absolutely necessary for us and our church. Ist es völlig notwendig für uns und für unsere Gemeinde, to enter into another aspect of the consuming fire of God. Dass wir in einen anderen Aspekt dieses Feuers Gottes eintreten. And that is that God consumes sin. Und das ist die Tatsache, dass Gott Sünde God vernichtet. Punishes sin. Und Gott bestraft Sünde. God consumes. Gott verzehrt. God has created a place of eternal separation. Gott hat einen Ort geschaffen, der ewige Trennung bedeutet. For those who die in their sin. Für die, die in ihrer Sünde sterben. But God also sent his son. Aber Gott hat auch seinen Sohn gesandt. To a cross to be consumed. Auf ein Kreuz, damit er verzehrt wird. The passion of Christ. Die Passion Christi. To be butchered on a cross. Hingeschlachtet zu werden. And then God und auf ein Kreuz would pour out his wrath on top of that. Und dann hat Gott seinen Zorn noch darüber hinaus ausgegossen. And God would just consume him. Und Gott hat ihn wirklich verzehrt. In wrath. Im Zorn. So that he would cry out, my God, why have you forsaken me? So dass Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So that his mercy could be released to us. Zwar deshalb, damit seine Gnade, seine Barmherzigkeit uns gegenüber wirksam werden könnte. Und seine Gnade ist verzehrend. It can consume our guilt. Sie kann unsere Schuld auflösen. Because of our failures. Wegen unserer Versagen. If we say we have no sin, we deceive ourselves. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. We make God a liar. Wir machen Gott dann zum Lügner. God's mercy can consume the guilt in our hearts. Gottes Barmherzigkeit kann die Schuld in unserem Herzen verzehren. It can wash us clean. Sie kann uns reinmachen. But it must be preceded with repentance. Aber die Buße muss dem vorausgehen. If you look at Acts chapter 3, verse 19. Wenn ihr euch Apostelgeschichte 3, Vers 19 anschaut. Starting with verse 17. Und ich fange in Vers 17 an. Now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. But this is how God fulfilled what he foretold through all the prophets, saying that his Christ would suffer. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündet hat, dass sein Christus leiden sollte. Repent then and turn to God. So tut nun Buße und bekehrt euch, so that your sins may be wiped out. Dass eure Sünden ausgetilgt werden. That means to be effaced. Das bedeutet ausradiert. That means if you have something inscribed into stone. Das bedeutet, wenn etwas in Stein eingemeißelt ist, dann wird der neu behauen. You sand it off, it's gone. Er wird abgeschliffen, die Oberfläche wird abgeschliffen, es ist weg. Does with our sin. Und das ist das, was Gott mit unserer Sünde macht. If we, whatever sin we admit to, also welcher Sünde wir auch immer, in welche Sünde wir auch immer fallen, is effaced. Es wird ausradiert. And God consumes the guilt. Und Gott nimmt die Schuld auf and sets us free. Und macht uns frei. This is what happened with Isaiah. Und das ist auch, was mit Jesaja passiert ist. Isaiah is before the throne of God. Jesaja steht da vor dem Thron Gottes. And he says, woe, woe unto me. Und er sagt, weh mir. I'm a man of unclean lips. Ich bin ein Mann unreiner Lippen. And then suddenly the angel goes. Und plötzlich kommt dieser Engel. Takes a piece of coal. Nimmt dieses Stück Kohle. And Isaiah is like. I'm clean. Und sagt, ich bin rein. I thought that was gonna kill me. Ich habe gedacht, er bringt mich jetzt um. My lips are still there. Aber meine Lippen sind noch da. I was purged. Ich wurde gereinigt. This is what needs to happen to us. Das ist das, was passieren muss. Judgment mit uns. Starts at the house of God. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. These disciples were purged. Diese Jünger hier wurden gereinigt. They went through the most incredible time of their life. Sie sind durch die unglaublichste Zeit ihres Lebens gegangen. Peter denied that he even knew Christ. Und Petrus hat verleugnet, dass er Christus je kannte. They all failed. Sie sind alle, haben alle versagt. Even when he was risen, they still didn't believe. Und sogar als er auferstanden war, haben sie immer noch nicht geglaubt. And then the Holy Spirit came. Und dann kam der Heilige Geist. This is what happens in our life. Und das ist das, was in unserem Leben passiert. Gott wird uns durch unglaubliche Dinge durchführen, um uns auf das hier vorzubereiten, damit wir warten, damit wir vor ihm sitzen und sagen, Herr, gibt es irgendetwas in meinem Herzen, das zwischen mir und zwischen dir steht? Irgendetwas. Have I done something to somebody? Habe ich irgendjemanden etwas angetan? Have I hurt somebody? Habe ich jemanden verletzt? Lord, I repent to you. Herr, ich tue Buße vor I dir. Will repent to them. Und ich werde auch vor ihnen Show bekennen, me. Vor den Leuten bekennen. Mind. Zeig es mir, öffne mir die Gedanken. Anything in the cup. Ich möchte, dass nichts in meinem Gefäß I ist. Be purged ich möchte gereinigt werden durch deine Barmherzigkeit. Because only when we are purged by mercy, denn nur wenn wir gereinigt sind durch Barmherzigkeit, will we experience the fire of his grace. Werden wir auch das Feuer seiner Gnade erleben. Now when Moses als Mose was on the mountain, auf dem Berg war, he saw this bush that was burning. Hat er diesen Busch gesehen, der gebrannt, and der brannte. He looked at it like, und er blieb stehen und hat sich den angeschaut. What is that? Sich gedacht, was ist das? It's a burning bush. Das ist ein brennender But Busch. It's not being consumed. Aber er wird nicht verzehrt. It's on fire. Er brennt. What did the bush represent? Was hat der Busch dargestellt? Moses. Mose. Moses was the bush. Mose war dieser Busch. This was a picture of what Moses would be. Das war ein Bild für das, was Mose sein würde. Now, we go back to Acts. Wir gehen zurück in die Apostelgeschichte. The Holy Spirit comes down. Der Heilige Geist kommt herab. Tongues of fire. Die Feuerzungen erscheinen. People crowding around. Menschen versammeln sich rundherum. And suddenly they begin to speak in different languages. Und plötzlich fangen sie an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen. People began to mock. People began to mock. Und die Leute haben angefangen, sich lustig zu machen. They didn't even know what they were doing. Sie haben gar nicht gewusst, was sie taten. One person stood up and said, einer ist aufgestanden und hat gesagt, Malakanda, Lukumatala, Pundusa, Malakula, Halleluja. What? Was? Then suddenly, Titi tutatatun skalonto, halamatiki tututotala mukuku. What? What's going on here? Milika makan salanu tulo matati, hulumokaka, lamatiti pipa samakula Adonai. And they were all doing this. Und die haben das alle People gemacht. Said, they're crazy. Alle haben gesagt, die sind verrückt. They're nuts. Die sind total ausgeflippt. And then people would say, no. Und dann haben andere gesagt, nein. No. Nein, nein, nein. That was my Arab dialect. Das war mein arabischer Dialekt, den er gesprochen hat. No. Nein. It was my Arab dialect. Oh ja, den Dialekt kenne ich. He said, blessed be the name of the Lord. Er hat gesagt, gesegnet sei der Name des Herrn, the heavens and the earth. Der Himmel und Erde geschaffen and he hat. Said it in my mother dialect. Und er hat es in meiner Muttersprache and gesagt. He's a Galilean. Und der kommt aus Galiläa. And someone said, that's nothing. Und er hat gesagt, das ist noch gar nichts. I'm from Rome. Ich komme aus Rom. And I have a dialect that is as thick as the Viennese dialect. Und ich habe eine Mundart, die ist so schlimm wie die Wiener. Galilean over there with the beard. Wie das Wienerisch und der Galiläer da drüben mit dem Bart. He was praising the wonders of God in my dialect. Und er hat die Wunder Gottes in meinem Dialekt gepriesen. That's nothing. I'm from Egypt. Ich kann noch gar nicht. Ich komme aus Ägypten. He was praising the wonders of God in my Egyptian tongue. Und er hat die Wunder Gottes in auf Ägyptisch gepriesen. He spoke it better than I speak it. Und er spricht besser Ägyptisch als ich. And it just kept happening. Und das passiert immer and wieder. People were saying, "What is this?" Und Leute haben gesagt, was ist das? And they were speaking in all these languages. Und in all diesen Sprachen sprachen sie. And they were bewildered. Und sie waren total verwundert. Out of their mind, like, "What is this?" So, was ist das? This is the Holy Spirit. Das ist der Heilige Geist. I will tell you, this is the fulfillment of the prophet Joel. Ich sage euch, das ist das, was geschrieben ist im Propheten Joel. Die Erfüllung davon. In den letzten Tagen wird Gott seinen Geist ausgießen. On your sons and your daughters. Auf eure Söhne und Töchter. There are people here who are burning for God. Es gibt Menschen hier, die brennen für Gott. You know this tongue? Ja, ihr wisst diese Zunge da? That could have been a hand. Das hätte auch eine Hand sein können. Could have been a foot. Oder ein Fuß. Could have been a knee. Oder ein Knie. It could have been a heart. Vielleicht ein Herz. Du. A burning heart. Ein brennendes Herz. Could have been an ear. Oder ein Ohr. You gotta. You got a burning heart over your head. Beweg dich nicht. Du hast so ein feuriges Herz über deinem Kopf. Oh yeah? You got a burning tongue over your head. Du hast eine brennende Zunge über deinem Kopf. No, yeah. Do you know what? God wants to light us on fire. Wisst ihr, Gott möchte uns einfach in Brand setzen. He wants our tongues to burn. Er möchte, dass unsere Zunge brennt. About his goodness. Über seine Güte spricht. I take my dog for a walk about every day. Ich ungefähr jeden Tag gehe ich mit meinem Hund spazieren. Every time I pray. Und jedes Mal bete ich God, dafür. I want to lead a person to you before Christmas. Gott, ich möchte eine Person vor Weihnachten noch zu Give dir führen. One. Gib Give mir me eine one. Person, gib my mir einen heart Menschen. Is burning. Mein Herz brennt dafür. Open a door. Öffne eine Tür. Show me something. Zeig mir irgendetwas. I was in the park and there was these three kids playing soccer. Ich war im Park und da waren diese drei Kinder, die haben Fußball gespielt, so 12-Jährige. I walked over with the dog. I said, "Can he play for 2 minutes?" Und ich habe gesagt, kann er 2 Minuten mit euch spielen? Sure. Ja, sicher. I said, "Cody, get him." So, Cody, los geht's. He had the ball 98% of the time. Und 98% der Zeit hatte er den Ball. All you heard is, "Es ist zu schnell." "Es ist zu gut." And they ran and they ran for a half an hour. Und die sind eine halbe Stunde lang rumgelaufen mit ihm und konnten ihm den Ball nicht mehr abnehmen. And I said, "Does this stört?" He said, "No, this is great." "When can you bring him again?" Und sie haben gesagt, wann kannst du ihn wiederbringen? So, what's your name? Sag, wie heißt ihr? Daniel. Daniel. What's your name? Florian. Florian. What's your name? Wolfgang. Was ist dein Name? Wolfgang. I said, "I'll meet you here next Thursday." Also, okay, nächsten Donnerstag komme ich wieder her. I'm burning to share the gospel with somebody. Ich brenne darum, das Evangelium mit jemandem zu teilen. Maybe with their parents. Vielleicht mit den Eltern von ihnen. You walk these streets and you see so many unbelievers. Und man geht durch diese Straßen und sieht so viele ungläubige Menschen. Und da ist diese kleine Flamme, die einfach aufbrechen möchte, explodieren möchte. Und wir sind entmutigt, weil es so viele Gelegenheiten gibt und es scheint so unmöglich. Aber Gott möchte, dass unsere Knie brennen. Als ich gerettet wurde, 18 Jahre alt war ich, bin ich nachts zu Leuten nach Hause gegangen und habe im Garten ihres Hauses mich hingekniet und habe Gott gebeten, dass er diese Person retten würde. Zeig ihnen, was ich habe. Brennende Knie, brennende Füße, die laufen, um das Evangelium zu verbreiten. Oder brennende Hände, die helfen möchten. Ein brennendes Ohr, die das Wort Wort hören möchten. Burning eyes that see needs of people. Brennende Augen, die Bedürfnisse von Menschen sehen. A burning heart. Ein brennendes Herz, that wants to know the will of God. Das den Willen Gottes kennen möchte. A burning mind. Ein Gedanken, die brennen. God, show me, teach me. Herr, zeig mir, lehre mich. A burning conscience. Ein Gewissen, das wants brennt. To be honest, God. Ein Gewissen, das ehrlich sein möchte und sagt, Gott, ich kann das nicht. Aber du kannst das. This is Pentecost. Das bedeutet Pfingsten. And this is what God gave us. Und das ist das, was Gott uns Every single gegeben one hat. Of us has that flame in our hearts if God is, you know, if we've received Christ. Und jeder einzelne von uns hat so eine Flamme, wenn wir Christus angenommen haben. I'm going to live like this the rest of my life. Ich könnte den Rest meines Lebens I'm gonna so leben. Live like this. I'm gonna go on an intercessory prayer. Und ich werde so leben. Ich möchte Fürbitte leisten. I'm gonna pray that this church turns into a flame. Ich möchte darum beten, dass diese Gemeinde sich in eine riesige Flamme verwandelt. If you don't like a church that's a flame, und wenn euch das nicht gefällt, eine Gemeinde, die brennt, there's churches that are not. Es gibt Gemeinden, wo das nicht so ist. You go there. Man kann auch dorthin gehen. I want to burn like a flame. I got a short time. Ich möchte gerne wie eine Flamme brennen, denn ich habe nur kurz Zeit. Und das ist nur durch seine Gnade möglich. Paulus hat gesagt, was ich bin ich durch die Gnade Gottes. Das bin nicht ich. It's him. Es ist er. It's his grace that goes with me. Es ist seine Gnade, die mit mir and when geht. We face something that's beyond us, und wenn wir etwas sehen, das über unsere Stärke hinausgeht, and we put our trust in the Lord, und wir auf den Herrn vertrauen, he will inflame us. Dann wird er uns in Brand setzen. But it won't start, aber es wird nicht anfangen, without repentance. Bevor man nicht Buße tut. Because if there's something in there, denn wenn es etwas gibt da drinnen, God, das gereinigt werden muss durch die Barmherzigkeit Gottes, dann ist das der Ort, wo es anfangen muss. So let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, I thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute Abend. Thank you for sending the Holy Spirit. Danke, dass du den Heiligen Geist schickst. And how so often we live as though there is no Holy Spirit. Und wie oft leben wir so, als gäbe es den Heiligen Geist gar nicht. We live separate from you. Wir sind getrennt von dir. We live indifferently. Wir leben in Gleichgültigkeit. Familiar. Sind sehr familiär, haben uns alles gewöhnt, beschweren uns. And yet there's a fire inside of us. Und doch gibt's da ein Feuer in uns. That you want to blow on. Und das möchtest du anfachen. To energize us. Anfachen, um uns Kraft zu geben. To do your will. Um deinen Willen zu tun. Maybe there's somebody here tonight you've never received Christ. Vielleicht ist jemand heute Abend hier und du hast Christus noch nie angenommen. Received the Holy Spirit. Hast den Heiligen Geist nie empfangen. This is your night. Dann ist das heute dein Abend. Just say, dear God in heaven. Sag einfach, lieber Gott im Himmel. I have sinned. Ich habe gesündigt. I failed. Ich habe versagt. My heart is guilty. Mein Herz ist schuldig. I put my faith in Jesus Christ. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus Christus. In the blood that was shed. Und in das Blut, das vergossen wurde. For me. Für mich. And that Jesus raised from the dead. Und dass Jesus von den Toten auferweckt worden and that, ist. Lord, you are alive right now. Und dass Herr, dass du jetzt lebendig bist. Fill me with your Holy Spirit. Fülle du mich mit deinem Heiligen Geist. Purge me clean. Reinige mich. I ask you, forgive me. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Cleanse me. Dass du mich reinigst. Each one of us, Lord, cleanse us. Jeder Einzelne hier, our mach church uns rein. Would burn like a flame. Dass unsere Gemeinde brennen würde wie eine Flamme. As never before. So wie noch nie zuvor. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr.